Dank sei Buddha, Drang sei Brahma. Wenn ich Buddha, dann Rama. Wenn ich Rama, dann Buddha. Die Natur ist unsere Mutter. Die Erde war etwas feucht. Die Kohle glitzerte in der Sonne. Es war noch früh, die Kinder waren alle in der Schule und die meisten Väter in der Arbeit. Fast alle Fenster standen offen, Betten und Sonntagsanzüge hingen heraus zum Lüften. Die Sonne schien, aber noch nicht ganz warm. Zwei Frauen sangen in ihren Wohnungen, man konnte das Weiten hören. Jede sang etwas anderes, das passte gar nicht zusammen. Die eine schmetterte eine Operette, die gestern im Radio gespielt worden war. Die andere so fiedelig. Schön hat es fiedelig in Freude gekriegt. Schön hat es so fiedelig in Ohr gekitzelt.